Erster zu dieser Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste Judäas auf und predigte. Zweiter, er sagte, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Dritter, denn er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat, als er sagte, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg für den Herrn, macht seine Pfade eben. Vierter, Johannes trug Kleidung aus Kamelhaar und einen Ledergürtel um seine Hüften, er aß Heuschrecken und wilden Honig. Fünfter, daraufhin kamen viele Menschen aus Jerusalem, ganz Judäe und der ganzen Gegend um den Jordan zu ihm. Sechster, sie ließen sich von ihm im Jordan taufen, wobei sie ihre Sünden bekannten. Siebter, als er aber viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kommen sah, sagte er zu ihnen, ihr Schlangenbrot. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem kommenden Gericht entfliehen könnt? Achter, bringt also Taten hervor, die zeigen, dass ihr umgekehrt seid. Neunter, denkt nicht, ihr könnt sagen, wir haben Abraham als Vater, denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder für Abraham machen. Zehnter, die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume, deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Elfter, ich taufe euch mit Wasser, damit ihr umkehrt. Aber der, der nach mir kommt, ist stärker als ich bin nicht würdig, ihm die Sandalen zu tragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Zwölfter, er hat seine Worfschaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen. Er wird den Weizen in seine Scheune bringen, aber die Spreu mit unlöschbarem Feuer verbrennen. Dreizehnter, danach kam Jesus aus Galiläa zum Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Vierzehnter, Johannes wollte ihn aber davon abhalten und sagte, ich muss von dir getauft werden, und du kommst zu mir. 15. Jesus antwortete ihm aber, lass es jetzt geschehen, denn so ist es richtig, damit wir Gottes Willen ganz erfüllen. Da ließ Johannes es zu. 16. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. Und siehe, der Himmel öffnete sich, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. 17. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe.